Bismillahirrahmanirrahim. Ich heiße euch willkommen zu unserer neuen Unterrichtsreihe mit dem Thema Al-Usul Al-Thalatha, die drei fundamentalen Grundlagen. Wir werden inshallah heute anfangen und ich weiß nicht wie viele Sitzungen, aber das werden bestimmt 5, 6, 7, so um den Dreh, werden wir dafür brauchen inshallah. Erstmal noch ein paar Förmlichkeiten. Also bevor wir auf das Buch eingehen, beziehungsweise Einleitung. Dieses Buch, beziehungsweise diesen Text, ist auch kein richtiger Buch, kein richtiges Buch. Mehr so eine Art Text, aber schon, also länger als Qawaid al-Arba, das was wir letzten Sommer gemacht haben. Aber es ist halt auch ein Textbüchlein, kann man sagen. Und gelernt habe ich den Text persönlich bei Sheikh Abdullah al-Bukhari in Medina. Das ist einer unserer Gelehrten aus Medina. Der hat das vor circa 2,5 Jahren hat er das unterrichtet in Medina. Also Frühjahr 2012 war das. Und das waren damals 13 Unterrichte. Das war ziemlich ausführlich. 13 Unterrichte, eine Stunde. Wir werden uns aber jetzt nicht an diesen Scharh, also klammern, von dem Sheikh. Und zwar werden wir uns buchmäßig an Sheikh Fawzan seine Erklärung orientieren, welche ich auch mit einigen Brüdern in Medina durchgelesen habe. Das Buch ist ca. 310 Seiten auf Arabisch. Wir werden sehen, dass wir das halt in ein paar Unterrichten schaffen, inshallah. Das Buch Al-Usul al-Thalatha, die drei fundamentalen Grundlagen, so kann man das übersetzen. Der Ausgangspunkt für Thematik dieses Buches sind die drei Grabfragen, die dem Muslim im Grab gestellt werden. Also der Hadith, der bezüglich diesen drei Grabfragen sich dreht, der ist jetzt nicht Thema in diesem Text, aber das ist halt Ausgangspunkt dafür. Also die drei Fragen, die jeder gestellt werden bekommt, wer ist dein Herr, wer ist dein Prophet und was ist deine Religion? Das ist halt Ausgangspunkt, deswegen der Titel. Dieses Werk ist von den Gelehrten empfohlen, schon also seit Jahrzehnten und eigentlich sogar schon seit über ein Jahrhundert und länger. Und das wird immer wieder unterrichtet, weil das im Kurzen und Knappen die Religion des Islam erläutert. Und das ist ein Buch, was auch in Medina immer wieder unterrichtet wird von den Gelehrten. Also man wird immer wieder eine Zeit finden, innerhalb von 1, 2 Jahren, dass das ein Gelehrter mal unterrichtet, weil das eben ein wichtiges Buch ist und weil das auch kurz gefasst ist. Und wir lernen diesen Text hier, jetzt, heute und die nächsten Wochen inshallah. Und wir werden das inshallah immer wieder wiederholen, weil es auch Leute gibt hier in Deutschland, die das geringschätzen, dass man dieses Buch hier lernt, die sich darüber teilweise sogar lustig machen, die sagen, dass es Leute gibt, die immer wieder dieses Buch lernen und dann warten die darauf, bis Allah den Sieg vom Himmel fallen lässt und sowas. Al-Muhim, wir schenken diesen Sachen keine Beachtung und wir lernen dieses Werk hier und wir werden das, bi'idhnillah, wenn wir noch 10, 20 Jahre hier in dieser Moschee sein sollten, werden wir das bestimmt noch mehrere Male durchgehen. Und es ist empfehlenswert, auch für jeden von euch, dass man diesen Text auswendig lernt. Er ist nicht besonders lang, aber halt die Wirkung, die er erzählt, die ist enorm. Weil wenn man diesen Text auswendig kann, dann kann man mehr oder weniger die wichtigsten Details des Islam kann man auswendig anhand von Beweisen, anhand von Ahadithen und natürlich auch Versen vom Koran und auch einiger berühmter Aussagen von großen Gelehrten wie Imam al-Shafi'i oder Imam al-Bukhari. Und es wäre auch empfehlenswert für jeden Einzelnen von euch, wenn er den Text sich mitbringen würde. Der ist im Internet abrufbar, den gibt es in einigen Versionen in PDF, weil das dann einfacher ist, dort mitzukommen, wenn man den Text mitlesen kann, den wir hier halt hier durchgehen. Beziehungsweise, wenn den einer schon auswendig kann, dann ist das viel einfacher. Wenn man einen Text, einen Akida-Text auswendig kann und man geht den irgendwo lernen bei einem Sheikh, dann ist das noch viel einfacher, weil man quasi dann die ganzen Seitenanzahlen hast du im Kopf. Du weißt ganz genau, was er gerade erklärt. Und das ist anders, als wenn du dir ein Buch erklären lässt, was du noch nicht mal durchgelesen hast. Das dazu. Und Sheikh Fawzan sagt in seiner Erklärung, in seiner Einleitung, sagt er, dass, also dieses Büchlein mit dem Titel Die drei fundamentalen Grundlagen, er sagt, dass das ein gewaltiges Werk ist, welche die Glaubensgrundlage betrifft. Und er betont auch, dass das ein kurz gefasster Text ist, wie wir eben bereits gesagt haben. Und er sagte, die Gelehrten schenken diesen kurzen Texten viel Beachtung. Sie verfassten diese Werke und lehrten ihre Schüler, also mit diesen Texten, indem die Schüler das auch auswendig lernten, wie wir gerade gesagt haben. Und er sagt, der Beginn mit diesen kurzen Werken ist die Grundlage für den Student des Wissens. Der Student fängt Stück für Stück an und steigert sich. Denn man kann nicht die größeren Bücher lernen, bevor man nicht die kleineren gelernt hat. Und aus diesem Grund wird auch zur Bedeutung folgendem Verses gesagt. Das ist ein Vers aus Surat Ali Imran. Obwohl, nein, der ist aus Baqarah. Ich habe das hier jetzt gar nicht geschrieben. Wo Allah sagt, وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. Das heißt auf Deutsch, sondern seid Leute des Herrn, da ihr das Buch zu lehren und da ihr es zu erlernen pflegtet. Ich muss sagen, das ist hier ein bisschen komische Übersetzung, weil hier steht, seid Leute des Herrn und das ist bezogen auf das Wort Rabbaniyin. Und das ist ein bisschen schwer zu übersetzen, aber Sheikh Fawzan hat das jetzt im Text, hatte das erklärt. Und zwar sagt er, dass Rabbaniyin, sagt er, sind diejenigen, die mit kleinen Wissensangelegenheiten beginnen, bevor sie sich den Großen widmen. Sie, die Ulama, erziehen sich selbst und ihre Schüler, indem sie mit dem Kleinen anfangen und danach zum Großen übergehen. Also so hat er das Wort erklärt, weil im Vers steht, wie gesagt, Leute des Herrn, Rabbaniyin, ist ein gewöhnungsbedürftig. Aber das, worauf Sheikh Fawzan hinaus will, ist, dass das Wort, also Rabbani, das kommt im Arabischen von Rabba Yerbu und das heißt vermehren, wachsen, dass man mit einer Sache wächst. Beziehungsweise, wenn man das noch umformt, das Verb, dann heißt das erziehen, dass man erzogen wird. Und für all diejenigen, die Türkisch können, das Wort Terbiye ist auch damit verwandt. Also das kommt, Rabbani und Terbiye haben dieselbe Wortwurzel. Und Terbiye bedeutet Erziehung. Und es ist ja so bei der Erziehung, wenn man ein kleines Kind erzieht, dann ist das so, dass er Stück für Stück größer wird und dass man ihm immer mehr beibringt. Und das ist hiermit gemeint mit diesem Vers. Und deswegen meinte Sheikh Fawzan halt, dass man mit den kleinen Sachen anfängt und Stück für Stück größer wird und hat dann halt den Vers hier als Beweisführung dazu genommen. Dann sagt Sheikh Fawzan auch noch, derjenige, der das Wissen quasi angreift oder darauf losläuft, darauf losstürmt, indem er direkt mit großen Sachen anfängt und indem der einfach zu viel Eifer hat, bei demjenigen ist das so, dass der von dieser Sache ablässt und das dann auch nicht zu Ende bringt. Und ich denke, wir kennen das alle, wenn man sich zu viel vornimmt, dass man dann entmutigt wird und danach nachlässt. Und deswegen beginnen wir hier halt, wie gesagt, mit den kleinen Texten, bevor wir uns irgendwann, inshallah, größeren Sachen widmen. Also Al-Usul-Thalatha ist, wie gesagt, das ist ein Text. Wir werden jedes Mal immer einen gewissen Abschnitt erklären. Und den Abschnitt, den wir heute erklären werden, den lese ich jetzt einfach mal kurz durch. Und dann erklären wir das Stück für Stück. Und zwar, der Text fängt an wie folgt. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, wisse, möge Allah dir barmherzig sein, dass es für uns Pflicht ist, vier Dinge zu lernen. Erstens, das Wissen. Und das Wissen ist die Kenntnis von Allah, die Kenntnis von seinem Gesandten und die Kenntnis der Religion anhand von Beweisen. Zweitens, das Handeln danach, nach dem Wissen. Drittens, das Aufrufen dazu, also zum Wissen. Viertens, die Standhaftigkeit und das Ertragen von Leid, welche einen auf diesem Weg trifft. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allahs des Erhabenen, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Beim Zeitalter, der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust. Außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Und Imam al-Shafi'i, rahimahullah, sagte, wenn Allah kein anderes Argument auf seine Schöpfung herabgesandt hätte, außer diese Sura, so wäre sie für sie ausreichend gewesen. Und Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, sagte, beziehungsweise er hat ein Kapitel in seinem Sahih-Werk wie folgt benannt, das Wissen kommt vor Rede und Tat. Und der Beweis ist die Aussage Allahs des Erhabenen, wisse also, dass niemand das Recht hat auf Anbetung außer Allah und bitte um Vergebung für deine Sünde. In diesem Vers beginnt er, Allah, mit dem Wissen vor dem Wort und den Taten. Das ist der Anfang von Al-Usul al-Thalatha. Und das wird heute Thema sein, dieser Abschnitt. Dieser Text beginnt wie so ziemlich jedes Buch oder jeder Text und jeder Brief, der also von Muslimen verfasst wird, mit der Besmele. Und das ist ein Beispiel am Koran, dass man mit der Besmele beginnt. Denn wenn ein jeder von euch den Koran aufmacht, erste Seite oder den Anfang einer Sura, wird der jedes Mal die Besmele finden. Also im Koran wird er die Besmele 113 Mal finden, bis auf eine Sura von den 114, wird er jedes Mal die Besmele finden. So ist jeder Beginn in Schriften, Büchern etc. ein Beispiel am Koran und ebenfalls ein Beispiel am Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er Briefe an die Herrscher der Welt schickte, um sie zum Islam zu rufen. Da hat er auch mit der Besmele angefangen. Er sallallahu alaihi wasallam begann seine Reden mit Bismillahirrahmanirrahim, was darauf deutet, dass es eine Sunna vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam ist. Und so ist der Beginn der Besmele in jeder Angelegenheit ein segensreicher Beginn. Und jeder, der nicht damit beginnt, ist abgeschnitten vom Segen. Yani, wenn ihr jetzt auch mal was schreibt oder selbst wenn ihr irgendwie eine Tat ausführt und ihr sagt dort keine Besmele, dann ist das etwas, was in der Regel dann keinen Segen hat. Das nur kurz zur Besmele. Danach geht es los mit den vier Punkten, die wir eben vorgelesen haben. Und diese vier Punkte jetzt, die haben jetzt an sich noch nichts mit al-Usul al-Thalatha zu tun, die drei also fundamentalen Grundlagen. Das wird etwas später im Text anfangen. Diese vier Punkte, das nennt sich al-Masail al-Arba, sind einfach nur vier Angelegenheiten, die hier in der Einleitung erwähnt werden, aber sie sind noch nicht die drei fundamentalen Grundlagen. Und diese vier Punkte waren was, die wir eben erwähnt haben? Das Wissen, also Wissen über Allah, seinen Gesandten und die Religion anhand von Beweisen, das Handeln danach, das Aufrufen dazu und den Schaden ertragen, den man auf diesem Weg, also der Schaden, der einen trifft auf diesem Weg. Der Scheich fängt an in diesem Text, also das habe ich eben vergessen zu sagen, das ist ein Text geschrieben von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, aber das, ich denke, das wissen die meisten von euch. Und der Text beginnt dann wie folgt. Der Scheich beginnt mit den Worten I'lam rahimakallah, also wisse, möge Allah dir barmherzig sein. Und dadurch, dass der Text damit anfängt, dass der Scheich sagt, I'lam, ist das ein Hinweis darauf, dass das, was jetzt danach kommt, etwas ziemlich Wichtiges ist. Weil I'lam ist die Befehlsform von Wissen. Also im Deutschen halt Wisse. Das heißt dann nach dem Motto, dass du jetzt deine Ohren spitzen sollst und gut zuhören sollst. Deswegen wurde das in der Befehlsform ausgesprochen. Wisse. Wisse, möge Allah dir barmherzig sein und dann halt, was danach kommt. Und der Anfang deutet schon darauf hin, dass alles, was jetzt kommt, wichtig ist. Wissen kann man so erklären bzw. definieren. Wissen ist, wenn man etwas auffasst bzw. erfasst, was der Wirklichkeit entspricht. Und wenn du etwas im Widerspruch zu seiner Wirklichkeit erfasst, so ist das das Gegenteil von Wissen und das ist Jahl. Also wenn etwas entgegengesetzt den Tatsachen ist, nicht der Wirklichkeit entspricht, dann ist das Jahl, wenn du das so auffasst. Dann fährt der Scheich fort und mit den Worten Rahimakallah, möge Allah dir barmherzig sein. Und das ist ein Bittgebet für den Leser von dem Autor, der das verfasst hat. Und das ist vom Vorzug des Gelehrten zu seinem Schüler bzw. seinen Schülern, dass er mit einem schönen Wort beginnt und um Barmherzigkeit bittet, bzw. auch, dass Allah dem Schüler, demjenigen, der das liest, das sind jetzt in diesem Fall wir, dass er auch unsere Sünden tilgt dadurch und dass er allgemein barmherzig zu uns ist. Dann sagt Sheikh Fawzan, wenn man im Gegensatz dazu mit harten Wörtern beginnt, wird das dein Gegenüber abschrecken und er entfernt sich. Yani, wenn du irgendwie mit ein bisschen härteren Wörtern anfangen würdest, anstatt mit so weichen Wörtern wie diesem hier. Und Sheikh Fawzan sagt, es ist Pflicht für den Lehrer oder demjenigen, der zu Allah ruft, und auch für denjenigen, der Gutes gebietet und Schlechtes verbietet, dass er mit schönen und sanften Worten beginnt zu demjenigen, den er anspricht. Denn dies ist am ehesten dafür geeignet, dass er das annimmt, was man ihm sagt. Yani, jemand wird höchstwahrscheinlich oder fast nur dann was annehmen, wenn du ihm mit schönen Worten entgegentrittst und nicht, wenn du ihm irgendwie grob und schroff entgegenkommst. Danach sagt Sheikh Fawzan, er sagt, was jedoch den Mu'anid bzw. den Mukabir angeht, so ist dieser anders anzusprechen. Und Mu'anid ist jemand, der widerspenstig ist, jemand, der trotzig ist. Für alle, die Türkisch können, auf Türkisch nennt man, ist das dasselbe Wort. Man sagt Inatçı. Yani Inat ist jemand, der etwas einfach nicht verstehen will, der sich weigert, mit dem kannst du reden und reden und der will das einfach nicht wahrhaben. Jemand, der mehr oder weniger einfach nur herumspielt. Und Sheikh Fawzan sagt, dass diese Leute anders anzusprechen sind. Er sagt im Koran, in der 29. Sura, in Vers 46 steht, und streitet mit den Leuten der Schrift nur in bester Weise, außer denjenigen von ihnen, die Unrecht tun. Und sagt, wir glauben an das, was als Offenbarung zu uns herabgesandt worden ist und zu euch herabgesandt worden ist. Unser Gott und euer Gott ist einer und wir sind ihm ergeben. Dann sagt Sheikh Fawzan, diejenigen von den Leuten der Schrift, die hartnäckig bzw. trotzig sind und hochmütig, die werden nicht auf diese schöne Weise angesprochen, sondern in der Weise, die abschreckend ist. Also mit denen braucht man nicht so nett sein, wenn die sich halt querstellen. Danach sagt Sheikh Fawzan, erwähnt noch eine Ayah aus der 9. Sura, Vers 73 und sagt, O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und Heuchler ab und sei hart gegen sie. Dann sagt Sheikh Fawzan weiter, sie, die Heuchler, werden nicht mit Waffen bekämpft, sondern mit Argumenten und Widerlegungen gegen sie, auf harte Art und Weise, um sie zum Schweigen zu bringen und die Menschen vor ihnen abzuschrecken. Diese Leute werden entsprechend angesprochen bzw. mit ihnen umgegangen, weil sie Leute sind, die die Wahrheit nicht wollen, sondern die Leute in die Irre führen wollen. Und das ist auch ein gewaltiger Nutzen, den Sheikh Fawzan hier erwähnt, alleine nur aus dieser Einleitung hier, von dem ersten Wort. Und zwar, dass das auch durchaus so ist im Islam, dass man hier und da mit gewissen Leuten nicht so nett verfährt, wie man mit anderen verfährt. Und dass das durchaus auch von der Sunna ist. Dass das angebracht sein kann, dass man mit Leuten mal ein bisschen härter umgeht, wenn man halt merkt, dass sie herumspielen, dass sie einen quasi gar nicht ernst nehmen und dass sie einfach nur herumspielen und die Wahrheit gar nicht akzeptieren wollen. Also entweder man redet gar nicht mit denen oder man kann halt auf diese Art reden, wie Sheikh Fawzan gesagt hat, um die Leute davor auch abzuschrecken. Dann geht der Text wie folgt weiter. Also, I'lam rahimakallah, ennahu yajibu alayna, yajibu, das heißt also, dass es Pflicht für uns ist, steht im Text. Und Sheikh Fawzan sagt, es ist Pflicht, das zu wissen. Also der Text, die Thematik, die folgt, dass es Pflicht ist, diese Sachen zu erlernen. Und die Definition von Pflicht ist eine Sache, wenn du die verrichtest, wirst du belohnt. Und wenn du die unterlässt, dann wirst du bestraft. Das ist eins der islamischen Urteile. Und das bedeutet jetzt zum Beispiel nicht, dass diese Sache, die wir hier lernen, dass das etwas ist, was mustahab ist. Das ist einfach nur erwünscht. Nein, diese Sachen, die sind Pflicht zu erlernen, weil das halt die grundlegenden Aqida-Themen beinhaltet. Und der Text geht weiter. I'lam rahimakallah, innahu yajibu alayna ta'allumu, also dass wir lernen, beziehungsweise dass Folgendes erlernt wird. Und Sheikh Fawzan erklärt hier jetzt das Wort ta'allumu. Das ist halt, dass man lernt, beziehungsweise al-ilm erklärt er das Wissen. Und das, was hier gemeint ist, das, was erlernt wird, ist das islamische Wissen, da dieses zur Pflicht gehört und nicht das weltliche Wissen. Und das ist Pflicht für Mann und Frau, reich und arm, egal wie sich die Menschen bzw. die Muslime unterscheiden. Das, was wir machen, ist Pflicht für jeden zu wissen. Und die Gelehrten nennen diese Pflicht al-wajib al-aini, das heißt übersetzt die individuelle Pflicht, also Pflicht für jeden Einzelnen. Zum Beispiel ist das jetzt so, dass die 5 Gebete auch Pflicht für jeden Einzelnen sind. Für Mann und Frau und für jeden, der die Pubertät erreicht hat. Anders verhält es sich aber zum Beispiel beim Gemeinschaftsgebet. Das Gemeinschaftsgebet ist dann wiederum nur für den Mann verpflichtend und nicht für die Frau. Das würde jetzt nicht hier drunter fallen. Aber diese Thematik ist Pflicht für alle zu lernen und da gibt es keine Ausnahmen. Dann sagt Sheikh Fawzan noch, dass das Wissen zweierlei ist. Er sagt halt, einmal ist es Pflicht für jeden Einzelnen und er sagt, dass die Religion nicht gültig ist, außer durch dieses Wissen. Wie zum Beispiel die Säulen der Religion, also das Glaubensbekenntnis und so weiter, gewisse Sachen. Er sagt, dass niemand entschuldigt ist bei diesen Sachen, das muss jeder lernen. Dann sagt er noch, zweitens, Pflicht für die islamische Gemeinschaft als Ganzes und nicht für jeden Einzelnen. Und das sind Sachen wie zum Beispiel in der islamischen Gesetzgebung, in der Scharia, Kaufrecht, Erbrecht, Strafrecht und so weiter und so fort, muss nicht jeder Einzelne wissen, sondern nur gewisse Personen, Gerichte, Richter, Schuyuch und so weiter. Und Sheikh Fawzan sagt, dieses islamische Wissen ist deshalb Pflicht, Weil man danach gefragt wird, Yom al-Qiyamah, beziehungsweise wenn wir ins Grab gelegt werden, werden wir nach diesen Sachen gefragt. Und deswegen müssen wir diese Sachen erlernen und auch danach handeln, damit wir antworten können. Im Gegensatz dazu werden wir jetzt nicht nach weltlichen Sachen gefragt. Wir werden jetzt nicht nach Prozentrechnen oder andere Wissenschaften gefragt. Das sind Sachen, die man natürlich auch lernen kann und soll, damit man im Leben weiterkommt. Aber das, was Pflicht ist, ist das islamische Wissen und nicht das weltliche Wissen. Das war jetzt nur zum ersten Satz von dem Text. Wir beginnen jetzt mit Punkt 1 von den vier Angelegenheiten, die wir eben erwähnt haben. Und Punkt 1 ist Al-Ilm, das Wissen. Und also das Wissen, وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Heißt also das Wissen, und das Wissen ist die Kenntnis von Allah, die Kenntnis vom Propheten und die Kenntnis über die Religion mit seinen Beweisen. Sheikh Fawzan sagt, das Wissen ist, also hier im ersten Punkt ist die Kenntnis von Allah. Und dann fragt er, wie erkennt der Diener seinen Herrn, wie erkennt er Allah? Er sagt, durch seine Zeichen und Schöpfungen. Und von seinen Zeichen ist der Tag und die Nacht. Und wenn man sich alles betrachtet, muss man zum Schluss kommen, dass es einen Schöpfer gibt. Also gemeint ist jetzt hier, alleine dadurch, dass wenn wir jetzt hier rausgehen würden und uns nur die Natur betrachten, Bäume, Lebewesen und das Universum im Allgemeinen, das Meer und so weiter und so fort, das alleine ist schon Zeichen genug dafür, dass es einen Herrn gibt, also dass es Allah gibt. Und das ist eine Art, wie man das merkt. Sheikh Fawzan gibt hier auch noch eine Ayah aus der 51. Sura, Vers 20 und 21, wo steht, und auf der Erde gibt es Zeichen für die Überzeugten. Und auch in euch selbst seht ihr denn nicht. Und damit sind halt diese Sachen gemeint. Und Sheikh Fawzan sagt, jedes Mal, wenn der Diener sich die Zeichen Allahs anschaut, steigt sein Iman an Allah. Wenn er sich diese Sachen, sag ich mal, tiefgründig anschaut. Nicht, wenn er einfach durch die Gegend guckt, sondern wenn er diese Sachen auch yani mit Tadabbur, wenn er nachsinnt, wenn er sich umguckt und sich diese Sachen betrachtet. Dann sagt Sheikh Fawzan, und wenn man sich Allahs Zeichen im Koran ansieht, also seine Ayat, dann erwähnt Allah dort auch, dass er Schöpfer von Himmel und Erde ist. Und Kenntnis von Allah bedeutet, dass man ihn mit dem Herzen kennt und dass diese Kenntnis dazu führt, anzunehmen, was Allah gesetzmäßig erlassen hat und dass wir uns dem fügen bzw. ergeben. Dass wir mit dem urteilen, womit der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Yani gemeint ist hier, dass wir nicht einfach nur Allah kennen, sondern dass diese Kenntnis, dass wir wissen, dass Allah da ist, dass das auch dazu führt, dass wir an Allah glauben, yani dass wir Iman an Allah entwickeln. Denn wenn wir jetzt einfach nur bestätigen würden, es gibt Allah, es gibt einen Schöpfer, dann würde das nicht bedeuten, dass wir schon Muslime sind. Weil das machen auch andere Leute, die nicht Muslime sind. Gemeint hier ist, dass wir Allah als unseren Herrn akzeptieren und dass wir uns dem ergeben, was er offenbart hat bzw. hinabgesandt hat. Das ist damit gemeint, mit dieser Ma'rifa, dass wir Allah kennen. Weil wenn man sich jetzt auch ein Beispiel nimmt, und das kennt ihr alle, ist Iblis höchstpersönlich auch jemand, der Allah kennt, der teilweise sogar Sachen gesehen hat, Sachen vom Paradies, die wir so gar nicht gesehen haben wie er. Er hat diese ganzen Sachen, er hat diese Kenntnis, aber er ist trotzdem kein Muslim. Er ist verdammt und verflucht, also, obwohl er diese Sachen weiß. Und er weiß diese Sachen besser als wir. Deswegen müssen wir hier wissen, dass damit gemeint ist, dass wir Allah erkennen und Iman zu Allah machen und all dem, was damit zusammenhängt. Das ist zur Kenntnis von Allah. Und zur Kenntnis vom Propheten schreibt Sheikh Fawzan folgendes. Er sagt, sein Prophet ist Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, der die Religion verkündet hat und der Vermittler zwischen uns und Allah ist, beziehungsweise er war es. Es ist Pflicht, dass du ihn kennst, sagt Sheikh Fawzan. Er sagt, du solltest seine Herkunft, also seinen Stamm, seine Herkunft in Form von seinem Land, wo er aufgetreten ist, das solltest du kennen und du solltest kennen, womit er gekommen ist an Rechtleitung und wie die Offenbarung begonnen hat und wie er dem Aufruf zu Allah nachgekommen ist. Selbst wenn es nur kurz und knapp gefasst ist, selbst wenn das vielleicht nur eine Seite ist, jeder Mensch sollte ein gewisse Sachen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam wissen und nicht nur einfach sagen können, ich bin Muslim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist mein Prophet und das war's. Man sollte schon einige dieser Sachen kennen. Und Sheikh Fawzan sagt weiter, man sollte wissen, dass sein Stammbaum bis zu Ibrahim a.s. zurückgeht und auch wie er sallallahu alaihi wasallam vor seiner Entsendung zu einem Propheten gelebt hat, wie die Offenbarung zu ihm kam und wie er danach gelebt hat. Dann sagt der Sheikh, dies erlernst du dadurch, dass du seine Sira liest, also seine Lebensgeschichte. Dann sagt der Sheikh weiter, es gehört sich nicht für einen Muslim, unwissend in Bezug auf seinen Gesandten zu sein. Denn wie kannst du jemandem folgen, den du nicht kennst? Yani, wenn du sagst, ich folge Mohammed, der ist mein Prophet, aber du weißt nichts über ihn, du weißt noch nicht mal, dass du beten musst und so weiter und so fort, du weißt nichts über seine Rechtleitung, nichts über seine Person, dann kannst du ihm auch nicht folgen. Dann bist du nur ein Papiermuslim und kein wahrhaftiger Muslim. Und wenn wir uns auch hierzu ein Beispiel anschauen wollen, kann man sagen, dass das Beispiel der Kinder Israels, also die Juden, die damals zu der Zeit gelebt haben, dass das auch ein Beispiel dafür ist, dass das nicht ausreicht, wenn man ihn kennt bzw. weiß, dass er ein Prophet ist, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil die Bene Israel, die Juden, die wussten, dass er ein Prophet ist. Die wussten diese Sache sogar noch vor Abu Bakr, Omar und vor den ganzen Leuten, weil die Juden von damals, sie sind ja bewusst nach Medina gegangen, weil Musa a.s. und Jesus und so weiter, sie haben das ja alles prophezeit, dass der letzte Prophet auf der arabischen Halbinsel auftreten wird. Und sie wussten diese Sachen ganz genau, bis ins Detail wussten sie das. Aber dieses Wissen, sage ich mal, dieses sprachliche Wissen, diese Kenntnis davon haben, reicht nicht aus. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ja sogar dazu im Koran, sagte, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Yani, sie kannten ihn, so wie sie ihre eigenen Söhne kannten. Yani, sie wussten ganz genau Bescheid, aber ich denke, das hat ihnen nichts genutzt, weil also Allah sagt dann auch im Koran, فَلَمَّا جَاءَ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Yani, als dann das gekommen ist, was sie kannten, haben sie das geleugnet. Und Allah verflucht die Ungläubigen. Und Allah nennt sie dann hier Ungläubige, weil sie keinen Iman an ihn gemacht haben, weil sie wussten, er ist der Prophet, aber sie haben ihn halt geleugnet, weil er nicht von ihrem Stamm war. Das zu Kenntnis über den Propheten und Kenntnis über die Religion mit Beweisen. So geht das weiter im Text. Dann sagt Sheikh Fawzan, damit ist gemeint, die Religion dieses Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, die Religion Allahs, welche dir befohlen wurde zu befolgen. Diese Religion ist die Religion aller Propheten. Alle Propheten hatten den Islam als Religion. Gemeint ist der Islam im Allgemeinen. Wer einen Gesandten, der Gesandten folgt, ist ein Muslim. Das heißt, er ist ein Gottergebener zu Allah. Das bedeutet Islam im Allgemeinen, also im Sinne der Religion aller Propheten. Das kann man dann wie folgt definieren. Sheikh Fawzan definiert jetzt Islam, was Islam allgemein bedeutet. Und er sagt, Islam bedeutet, dass sich Allah ergeben mit Tawhid, dass sich fügen mit Gehorsam und sich lossagen vom Götzendienst und der Götzendiener. Das ist Islam, wie man ihn allgemein beschreibt. Er sagt, der Islam im Speziellen, das was wir heute als Islam haben, ist das, womit Allah seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt hat. Denn nach ihm wird kein Gesandter mehr entsendet und es gibt keine Religion außer die Religion von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist halt deswegen so gemeint, weil es in der Gesetzgebung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam Unterschiede gibt zu der Gesetzgebung von Musa alaihi wasallam und alle, die vor ihm waren. Aber das Grundprinzip ist dasselbe. Und das Grundprinzip ist diese erste Definition, die wir vorgelesen haben, also wie der Islam im Allgemeinen ist. Und im Text steht auch, also Kenntnis über die Religion des Islam mit Beweisen. Und hier sagt Sheikh Fawzan, dass man nicht blind folgt, also dass man kein Taqlid macht, sondern mit Beweisen von Koran und Sunna. Denn dieses ist das Wissen. Er sagt, das Wissen ist das Wissen von Kitab und Sunna. Was die Aussagen der Ulama, der Gelehrten angeht, so ist dieses nur die Erklärung und das Verständlichmachen von dem, was im Koran und in der Sunna steht. Er sagt, es kann sein, dass der ein oder andere hier und da einen Fehler hat. Also Gelehrte, er spricht jetzt über die Aussagen der Gelehrten. Er sagt, die Beweise sind nicht die Aussagen der Gelehrten, sondern die Verse des Koran und die Aussprüche des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist das Wissen. Wenn du mit einem Argument von einem Gelehrten kommst, ist das nicht das Wissen, sondern nur das, was der Gelehrte an Koran und Sunna Was er daran bringt, ist das Wissen. Und hier kann man aber auch kurz noch eine Bemerkung machen. Und zwar ist das auch so, dass jetzt in Deutschland Sachen verbreitet werden, die auch gegen uns gerichtet sind hauptsächlich, dass wir Leute sind, die schon quasi fast Gelehrte anbeten, weil wir immer mit Vertrauen vom Gelehrten argumentieren und so weiter und so fort. Dass teilweise gesagt wird, dass wir wie Naqshbandis sind, dass wir den Gelehrten blind folgen und dass wir ihre Aussagen als Beweise nehmen. Und wir sagen, dass dem nicht so ist, so wie das hier steht. Nur werden dort manchmal Sachen rumgetrickst von einigen Leuten, die schlechte Absichten haben. Und zwar wird das dann so dargestellt, dass wenn man manchmal einen Scheich was fragt, dass dieser kurz und knapp antwortet. Das kann mit den Umständen zusammenhängen. Das ist dann nicht so, dass sein Argument quasi eine Hujja ist. Aber wenn der Gelehrte einen gewissen Rang hat, dass er dafür bekannt ist, von den großen Gelehrten zu sein, dann kann man das auch so mal annehmen. Und dann ist er nicht verpflichtet, jetzt die komplette Beweisführung anzugeben, wenn er gefragt wird. Weil bei uns in Medina ist das zum Beispiel so, als Beispiel. Der größte Gelehrte, den wir in Medina haben, Sheikh Abdul Mohsen al-Abbad, das ist der Hadith-Gelehrte. Wenn die Hajj-Saison ist, sitzen ganz viele Leute bei ihm, vielleicht 1000 Leute oder so. Sitzen sehr viele Leute aus Marokko, Algerien, Libyen, alle Leute sitzen dort. Und danach gibt es extra Fragerunden und er antwortet in den meisten Fällen kurz und knapp. Er wird über alles Mögliche gefragt und da sind zig Leute, die fragen. Und dann sagt er halt, diese Sache ist erlaubt, diese nicht und so weiter und so fort. Und das ist ein Beispiel dafür, dass also Gelehrte auch entsprechend antworten können und dass das nicht heißen muss, dass man denen dann blind folgt. Weil diese Gelehrte sind keine Leute, die Märchen erzählen. Das wollte ich hier nur anmerken. Also zu dem, was Sheikh Fawzan gesagt hat. Dass das, was die Gelehrten sagen, kein Argument ist, sondern nur dann, wenn sie Kitab und Sunna benutzen. Das war jetzt der erste Punkt. Wie gesagt, wir haben vier Punkte. Das war jetzt nur der erste Punkt, das Wissen. Das Wissen also über Allah, seinen Gesandten und über die Religion. Und jetzt Punkt 2 ist, dass man danach handelt. Nachdem man diese Sachen erlernt hat, handelt man danach. Al-amalu bih. Sheikh Fawzan sagt, das Handeln nach dem Wissen, es reicht nicht aus zu lernen und es zu unterrichten, ohne selber danach zu handeln. Es muss nach dem Wissen gehandelt werden. Wer nicht nach dem Wissen handelt, wird dieses Wissen als Argument gegen sich finden am jüngsten Tag. Das Wissen ist nicht nützlich, außer du handelst danach. Das Wissen ist eng verknüpft mit dem Handeln danach. Und das Handeln danach ist die Frucht des Wissens, beziehungsweise ihr Ergebnis. Und deswegen sagen wir auch im Koran, Sheikh Fawzan sagt, dass deswegen in der Surat al-Fatiha Folgendes immer aufgesagt wird, dass wir zu Allah sagen, führe uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irregehenden. Und springender Punkt hier ist, Al-Maghdubi alayhim, kennt ihr aus Surat al-Fatiha, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, Ghayr al-Maghdubi alayhim. Und also nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben. Und im Tafsir damit gemeint sind die Bani Israel, die Kinder Israels, weil sie halt Leute gewesen sind, die Wissen hatten, aber nicht danach gehandelt haben. Und wir haben sogar eben, das was wir eben erwähnt haben, die zwei Verse, sind auch wieder ein Beweis dafür. Sie hatten Wissen über den Gesandten, dass er kommen wird und als er gekommen ist, haben sie das abgelehnt. Das heißt, sie hatten Wissen gehabt, aber nicht danach gehandelt. Und so etwas ist etwas Fatales. Sheikh Fawzan sagt halt, dass wir deswegen darauf sehr gut achten müssen, dass wir dieses Erlernte auch in die Tat umsetzen. Beim Erlernen von Wissen ist das auch eine Sache so, das hängt nicht damit zusammen, wie viel jemand lernt, wie viel auswendig er lernt, wie viele Regeln er erlernt oder ob er von morgens bis abends sehr viele Dinge erlernt, aber am Ende des Tages nichts davon umsetzt. So einer hat nicht viel davon. Yani der häuft sich Informationen an. Das kann man dann eher Informationen nennen und nicht Wissen, weil Wissen wird das erst dann genannt, wenn du auch danach handelst. Yani so jemand häuft sich Malumat an, weiter, aber er kommt gar nicht dazu, das umzusetzen. Und für uns ist das sehr, sehr wichtig, dass wir nach den Sachen handeln, auch wenn das nicht viel ist. Dass wir vielleicht ein, zwei Verse lesen, die aber so richtig, also richtig darüber nachsinnen, dass sie in unser Herz reingehen und dass wir danach handeln. Das ist viel besser, als wenn wir vielleicht 500 Seiten von irgendeinem Buch eines Gelehrten lesen würden, wenn diese Sache auch einen Effekt auf uns hat. Das ist sehr, sehr wichtig und jeder sollte einfach mal auf sich selber gucken, ob die Sachen, die wir jetzt heute hier lernen oder die wir in den letzten 3 Wochen gelernt haben, ob er vielleicht von der einen oder anderen Sache mal einen Nutzen gezogen hat, ob er danach gehandelt hat. Sollte sich jeder mal fragen und wenn er das nicht gemacht hat, sollte er heute damit anfangen. Das ist der zweite Punkt. Der vierte Punkt ist der Aufruf dazu. Ad-Dawah to Ilay. Sheikh Fawzan sagt, es reicht auch nicht, sich auf das Lernen und dem Handeln danach zu beschränken. Du musst dazu aufrufen bzw. übermitteln, was du weißt, damit es nützlich für dich ist und auch für andere. Er sagt, dieses Wissen ist eine Amana und es ist nicht dein Besitz, der alleine dir gehört und den du versteckst vor den Menschen. Die Menschen sind angewiesen darauf und es ist Pflicht, dass du es übermittelst, es erklärst und die Menschen zum Guten, also zu Gutem aufrufst, zu diesem Guten. Dann bringt Sheikh Fawzan auch noch eine Aya aus Surat Ali Imran, relativ am Ende, Vers 187, wo Allah sagt, und gedenkt, als Allah mit denjenigen, denen die Schrift gegeben worden war, ein Abkommen traf. Ihr sollt sie den Menschen ganz gewiss klar machen und sie nicht verborgen halten. Da warfen sie sie hinter ihren Rücken und verkauften sie für einen geringen Preis. Wie schlimm ist das, was sie erkaufen? Und Schwerpunkt hier in der Aya ist, wo Allah sagt, ihr sollt sie den Menschen ganz gewiss klar machen und sie nicht verborgen halten. Das heißt, das, was wir eben erklärt haben, das Wissen, dass man das, was man erlernt, auch den Leuten weitergibt und nicht einfach für sich behält. Und dann sagt Sheikh Fawzan, dass dieses Aufrufen zu dem Wissen, was man erlernt, ebenfalls das ist, was der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam beziehungsweise auch alle anderen Gesandten getan haben. Und er führt die Aya an aus der 12. Sura, Surat Yusuf, Vers 108, wo Allah sagt, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Sprich, dies ist mein Weg, ich rufe auf zu Allah aufgrund von Wissen, ich und diejenigen, die mir folgen, und ich bin keiner von den Götzendienern. Und hier ist auch ganz wichtig, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass er aufruft zu Allah aufgrund von Wissen und danach sagt er halt, أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي, ich und diejenigen, die mir folgen. Und wenn wir Leute sind, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen, dann müssen wir auch dazu aufrufen bzw. übermitteln im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und also wir müssen aufpassen, dass wir das auch machen und diese Sachen nicht einfach nur für uns behalten, dass wir einfach, also dass wir nicht denken, wir haben jetzt islamische Kleidung, wir beten 5-mal am Tag und das war's. Also damit ist es nicht getan. Man muss zu diesen Sachen aufrufen, die man erlernt. Und Sheikh Fawzan sagt halt, wer nicht zu Allah ruft, obwohl er fähig dazu ist und Wissen hat, es aber versteckt, so wird er von denjenigen sein, die am jüngsten Tag Zügel aus Feuer angelegt bekommen. Weil in einem Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch, مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ. Und das heißt halt, wer Wissen verdeckt, wer das nicht kundtut, dem wird Allah am jüngsten Tag Zügel aus Feuer anlegen. Dafür, dass er das versteckt hat, für sich behalten hat und nicht mit den Leuten geteilt hat. Das ist zum dritten Punkt. Jetzt zum vierten Punkt. As-sabru ala al-adhafi. Also, dass man standhaft ist, dass man geduldig ist in Bezug auf den ganzen Schaden, der einen treffen wird. Das ist jetzt vierter und letzter Punkt dieser vier Punkte. Sheikh Fawzan sagt, er sagt, es ist bekannt, dass derjenige, der zum Guten aufruft, auf Ablehnung stoßt von seitens der Menschen. Die meisten Menschen wollen Gelüsten und Begierden folgen und das verträgt sich nicht mit dem Islam. Man muss vorbereitet sein auf diesen Widerstand, damit man am Ball bleibt. Es ist Pflicht, geduldig zu sein in dieser Angelegenheit. Man muss sich ein dickes Fell antrainieren. Man muss, egal was kommt, weitermachen. Denn unsere Vorbilder und Beispiele in dieser Sache sind die Gesandten allesamt und an allererster Stelle der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn wenn wir uns jetzt seine Biografie im Detail mal ansehen, was ihm alles zugestoßen ist, dann sind das mitunter die heftigsten Sachen, die vielleicht je in der Menschheitsgeschichte vorgekommen sind. Das hat damit begonnen, wie sie ihn genannt haben, also wie sein eigenes Volk ihn genannt hat. Und das steht auch im Koran, dass sie ihn einen Zauberer genannt haben. Sie haben ihn einen Kadhab, einen beharrlichen Lügner genannt. Verrückt haben sie ihn genannt. Damit hat es angefangen. Und dann, also was noch passiert ist, als er nach Taif gegangen ist, also als er von Mekka raus nach Taif gegangen ist, um die Leute aufzurufen, haben sie ihn mit Steinen beschmissen, dass er angefangen hat zu bluten. Und was noch passiert ist, als er an der Kaaba war zum Beispiel, er war im Sujud und sie haben Innereien von einem Kamel auf ihn gelegt und sie haben ihn gedroht, damals in Mekka, dass sie ihn töten werden und so weiter und so fort. Bei der Schlacht von Uhud zum Beispiel auch ist sein Eckzahn ist abgebrochen worden. Er wurde am Kopf verletzt. Ja, es sind die schlimmsten Sachen passiert, die einem überhaupt passieren können als Mensch. Und er ist trotzdem standhaft geblieben und hat diese Sache durchgezogen. Weil er war der Gesandte von Allah und er war fest davon überzeugt. Deswegen ist er nicht eine Sekunde lang auch überhaupt nur in Zweifeln geraten. Und wenn man sich das so alles anguckt, was ihm widerfahren ist und dabei bedenkt, dass er der Prophet von Allah ist, dass er das beste Geschöpf auf der Welt ist, der Liebling von Allah und diese ganzen Sachen sind ihm passiert, dann müssen wir für uns auch gucken, dass uns genau solche Sachen passieren können. Wahrscheinlich nicht so extrem, weil so ein Iman von uns hat keiner, dass er das alles vielleicht mitmachen könnte. Aber wir müssen uns bewusst werden, dass auch uns diese ganzen Sachen passieren können und uns auch wahrscheinlich passiert sind. Weil wenn wir uns jetzt selber angucken und diese drei Sachen, die wir eben erwähnt haben, wenn wir diese Sachen verrichten, also dass wir haben erstmal Wissen über Allah, wir handeln danach und wir rufen dann auch danach dazu auf, sei es jetzt nur im Kreis der Familie oder irgendwo auf der Straße am Arbeitsplatz, dann sind die meisten von uns auch mit Widerstand konfrontiert. Weil die Leute wollen das halt nicht hören. Wie Sheikh Fawzan gesagt hat, die meisten Leute wollen das nicht hören, weil sie ihren Gelüsten folgen. Bei uns ist das jetzt nicht so, dass wir vielleicht weggehauen werden oder sonst was, wie das damals den Sahabern passiert ist. Aber auch wir haben ja mit Widerstand zu kämpfen. Sei es von einzelnen Personen oder sogar von Gruppierungen und vielleicht ganze Familien und Clans und sonst was. Von daher ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wenn man diese drei Sachen erfüllt hat, dass man standhaft ist und dass man von vornherein weiß, wenn man zu jemandem gehen will und dem das Gute beibringen will, ihn dazu aufrufen will, dass er dich vielleicht beleidigt oder dass er dich nicht beachtet, dass er dich geringschätzt und so weiter und so fort. Das ist eine Sache, die müssen wir wissen, weil nicht jeder denkt so wie wir. Nicht jeder hat, Alhamdulillah, von Allah, also die Gunst bekommen, dass er recht geleitet wurde. Manche Leute wollen das einfach nicht hören. Und darauf müssen wir vorbereitet sein, damit wir auch nicht enttäuscht sind und irgendwie vielleicht denken, dass wir was falsch machen. Dann sagt Sheikh Fawzan noch, bezüglich der Geduld erklärt er das, indem er das in drei Teile teilt. Und zwar ist die Geduld ist wie folgt einzuteilen. Erstens, das Geduldigsein im Gehorsam zu Allah. Zweitens, das Geduldigsein in dem, was Allah verboten hat. Drittens, das Geduldigsein in dem, was Allah bestimmt hat. Und das Erste, also im Gehorsam zu Allah, Sheikh Fawzan sagt, das Erste ist der Gehorsam zu Allah und man muss Geduld aufbringen in diesen Angelegenheiten, wie zum Beispiel der Verrichtung des Gebets, des Fastens, des Dschihads auf dem Weg Allahs. Da sagt Sheikh Fawzan, der Mensch neigt nämlich zur Faulheit und Bequemlichkeit. Er muss jedoch Geduld haben, auch wenn er diese Sachen nicht mag. Er muss seinen Trieben Herr werden und sie im Zaum halten. Und Sheikh Fawzan sagte hier, auch wenn er diese Sachen nicht mag, damit ist dann gemeint, dass, weil hier wurde als Beispiel das Gebet und Fasten angeführt, das Gebet ist jetzt, sage ich mal, nicht etwas, was ein Muslim hasst. Also ein Muslim kann so etwas nicht hassen. Aber das Gebet und Fasten sind manchmal Sachen, die einem einfach schwerfallen. Sei es jetzt mit Fajr, dass man aufstehen muss oder dass man etwas später auch betet und so weiter und so fort. Das sind einfach Sachen, die einem hin und wieder schwerfallen. Oder vor allem auch das Fasten, wie jetzt gerade, wie wir alle am Fasten sind. Dass das Sachen sind, wo wir uns essen, trinken und gewissen Sachen enthalten müssen. Das sind Sachen, die der Körper bzw. die Neigung an sich nicht mag. Und deswegen ist das etwas, wo man Geduld ausüben muss in dieser Angelegenheit. Das ist zum Ersten, dass man also im Gehorsam zu Allah Geduld ausübt. Das Zweite sind die Muharramat, also die verbotenen Dinge. Sheikh Fawzan sagt halt, also deswegen, da die Seele ein Verlangen nach Verbotenem und Gelüsten hat und dass die Seele dazu geneigt ist. Und dies ist keine einfache Angelegenheit und erfordert Geduld. Derjenige, der keine Geduld aufbringt und seine Nefs nicht kontrolliert, wird überwältigt von ihr und begeht dann Verbotenes. Und das ist, das wird jeder für sich am besten wissen. Gewisse verbotene Sachen, wo einfach die Seele bzw. die Nefs einen Drang dazu hat, wie weiß ich nicht, zum Beispiel jemand mag das Gefühl, betrunken zu sein. Er hat früher vielleicht mal getrunken und heute darf er es nicht. So ist das auch eine Prüfung für ihn, wenn er damit zu kämpfen hat, weil er weiß, dass Allah das verboten hat. Oder andere Gelüste, wie zum Beispiel, dass Leute gerne Frauen hinterher schauen oder dass sie noch mehr machen würden, als ihnen einfach nur hinterher zu schauen. Das ist von den Gelüsten des Mannes, Aber das ist eine Sache, die Allah verboten hat, beziehungsweise die er nur erlaubt hat, auf erlaubte Weise. Und von daher ist das auch eine Sache, wo man seine Triebe kontrollieren muss. Und der Hauptfaktor ist halt Geduld bei dieser Sache, dass man geduldig ist und sich nicht einfach so mitreißen lässt. Dritter Punkt in Bezug auf die Geduld ist halt die Geduld in Bezug auf die Bestimmungen Allahs, die einen treffen. Also das an Schicksal, was einen erleidet, was Allah geschrieben hat. Sagt Sheikh Fawzan, man muss standhaft bleiben bei den Prüfungen und Heimsuchungen, die einen treffen. Wie zum Beispiel der Tod eines Nahestehenden, eines Verwandten, Ehegatten und so weiter und so fort. Oder dass man seinen Besitz verliert, dass man von heute auf morgen vielleicht einfach so arm wird und dann 50 Jahre lang arm bleibt, dass man in diesem Fall auch geduldig ist. Oder dass einen zum Beispiel Krankheiten treffen und dass man Schmerzen hat und das geht über einen langen Zeitraum, dass man in all diesen Phasen auch Geduld aufbringt. Und Sheikh Fawzan führt hier auch noch eine Aya an aus Surat al-Baqarah. Er sagt, die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Kennt ihr alle. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sie sind es, denen Segnungen von ihrem Herrn und Erbarmen zuteil werden und sie sind die Rechtgeleiteten. Das sind jetzt im Kurzen und Knappen die vier Punkte, also die jetzt hier erwähnt wurden. Also Al-Masail al-Arba. Wenn wir jetzt die nochmal ganz kurz aufzählen, dann ist das wie gewesen. Erster Punkt, das Wissen, danach das Handeln danach, danach der Aufruf dazu und danach das geduldige Ertragen von dem Leid, welcher einen trifft. Bevor diese Punkte aufgezählt wurden, hat Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab was gesagt? Er hat gesagt, dass es Pflicht ist. Er hat gesagt, "I'lam rahimakallah, annahu yajibu alayna", hat er gesagt, dass es Pflicht für uns ist, diese vier Angelegenheiten zu lernen. Jetzt stellt sich die Frage, wieso ist das Pflicht? Weil das, was dort gesagt wurde, ist jetzt auch kein Koran und kein Sunna gewesen, nur diese vier Punkte. Also stellt sich die Frage, von wo hat er das einfach so rausgeholt? Hat er das einfach so gesagt oder hat er einen Beweis dafür? Und natürlich hat er einen Beweis dafür. Das ist das, was danach kommt im Text. Dann werdet ihr das vielleicht auch ein bisschen besser verstehen können, wenn man das anhand von Versen aus dem Koran erklärt. Und der Beweis dazu, so geht das ja im Text weiter, nachdem die vier Punkte aufgezählt wurden, kommt der Beweis. Und der Beweis dazu ist, wie folgt, sagt der Sheikh, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, beim Zeitalter, der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Das ist die 103. Sura, Surat al-Asr, kennen wahrscheinlich fast alle von euch. Das ist die Beweisführung vom Sheikh für diese vier Punkte. Und wenn wir jetzt in diese Sura gehen, Stück für Stück, dann finden wir diese vier Punkte, die wir gerade aufgezählt haben, in dieser Sura wieder. Und zwar ist das so, also am Anfang beim Zeitalter, der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust, außer denjenigen, die glauben. Das ist der erste Punkt. Das ist der Punkt des Wissens. Weil man kann nur dann wissen, man kann nur dann glauben, wenn man Iman zu Allah hat, wenn man an Allah glaubt. Nur dann kann man das haben. Deswegen steht hier, außer diejenigen, die glauben. Und das ist Punkt 1, das Wissen. Wissen, also glauben kannst du nur, wenn du Wissen hast. Und dann geht es weiter in der Sura. Außer diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Und rechtschaffene Werke tun ist das Handeln nach dem Wissen. Also wir haben gesagt, Al-Ilm, dann das Handeln danach. Und das ist hier jetzt in der Sura so gegeben. Also diejenigen, die glauben, erstens. Und rechtschaffene Werke tun. Das ist das Handeln danach. Und jetzt kommt der dritte Punkt, der Aufruf dazu. Ad-Dawatu ilayh. Und das ist in der Sura. Und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen. Das ist der dritte Punkt von den vier Punkten. Und danach geht die Sura wie zu Ende. Und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Und das ist Punkt 4, dass man Sabr hat auf diesem Weg. So ist das kurz zusammengefasst in einer klitzekleinen Sura, die nur aus drei Versen besteht, welche diese vier Punkte beinhaltet, die wir eben erklärt haben. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, das ist jetzt weiter im Text, er sagte, wenn Allah kein anderes Argument auf seine Schöpfung herabgesandt hätte, außer dieser Sura, so wäre sie ausreichend gewesen. Und Sheikh Fawzan sagt hier noch kurz zur Biografie von Imam Shafi'i. Kennt ihr, das ist derjenige, nach dem der Madhab benannt ist, also die Rechtsschule, die vier bekannten Rechtsschulen. Sein Name war Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Er ist geboren 150 und gestorben im Jahre 204. Man kann sich sein Geburtsdatum leicht merken, indem man sich einfach merkt, dass Imam Abu Hanifa, der nach dem die andere Rechtsschule benannt wurde, in diesem Jahr gestorben ist. Er ist 150 gestorben und Imam Shafi'i ist in dem Jahr geboren. Dann sagt Sheikh Fawzan, also zu diesem Zitat, ich wiederhole das nochmal. Imam Shafi'i sagte, wenn Allah kein anderes Argument auf seine Schöpfung herabgesandt hätte, außer dieser Sura, Surat al-Asr, so wäre sie für sie die Schöpfung ausreichend gewesen. Wenn Allah nur das herabgesandt hätte, dann hätte das eigentlich schon gereicht. Das steht hier in diesem Zitat. Und Sheikh Fawzan erklärt das und sagt, er, Imam Shafi'i, sagte dies, weil Allah in dieser Sura die Mittel bzw. Ursachen des Unglücks und Elends und die Gründe für die Glückseligkeit erwähnt hat. In diesen kurzen drei Versen hat Allah das erwähnt. Weil am Anfang stand ja geschrieben, also auf Deutsch, beim Zeitalter, der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust, außer, und dann kommen die ganzen Sachen, die den Menschen dazu bringen, dass er sich in der Glückseligkeit befindet. Yani wenn der Mensch diese vier Punkte bzw. diese Eigenschaften aus Surat al-Asr nicht aufweisen kann, dann wird er elend sein. Und deswegen sagte Sheikh Fawzan hier, dass in dieser Sura die Ursachen dafür, dass man elend ist oder die Ursachen dafür, dass man glückselig lebt, hier in dieser Sura erklärt werden. Weil am Anfang steht, alle Menschen sind quasi am Ende, die sind im Verlust, außer die glauben, die tun rechtschaffene Werke, die tun sich das einander empfehlen und die sind standhaft darauf. Nur wenn du diese Sachen hast, hast du auch Glückseligkeit. Und wenn du das nicht hast, dann bist du elend sozusagen. Sheikh Fawzan sagt hier dann, was die Ursachen der Glückseligkeit des Menschen angeht, so sind sie in diesen vier Eigenschaften zu finden, die wir aufgezählt haben. So ist die Hujja, also das Argument, von Allah zu seiner Schöpfung mit dieser Sura gegeben. Sheikh Fawzan sagt hier, dass Allah mit anderen Worten hier einfach nur sagt in dieser Sura, er sagt, wahrlich, ich habe euch die Mittel zur Glückseligkeit in dieser kurzen Sura verdeutlicht. Und der ganze Koran und die Sunna sind ein Leitfaden, der diese Glückseligkeit erklärt. Diese Sura jedoch verdeutlicht die Glückseligkeit auf allgemeine Weise, sodass das Argument gegen die Schöpfung erbracht wurde. Der Rest des Korans und der Sunna, die zeigen uns natürlich im Detail, wie man glückselig wird. Also der ganze Koran und auch die ganzen Ahadithe des Propheten zeigen uns in all den verschiedenen Aspekten des Lebens, wie man glückselig leben kann. In dieser Sura ist das einfach nur ganz knapp gehalten, aber das Wichtigste ist dort halt erwähnt. Das wird damit gesagt. Sheikh Fawzan sagt auch, dass diese Aussage von Imam al-Shafi'i, rahimahullah, bedeutet nicht, dass diese Sura ausreichend für die Menschen wäre. Also es bedeutet nicht das, was man eventuell aus dem Wortlaut entnehmen kann, wo er sagte, wenn er nur das herabgesandt hätte, dann würde das schon reichen. Das ist einfach nur damit gemeint, dass dort die wichtigsten Sachen erwähnt sind und nicht, dass man quasi den ganzen Koran nicht braucht. Das hat er damit nicht gemeint. Einfach nur, dass in dieser Sura kurz und bündig alles dargelegt wurde. Und dann sagt Sheikh Fawzan weiter, Allah verdeutlicht die Glückseligkeit und das Elend, sodass niemand am Tag der Auferstehung kommt und sagt, ich wusste das nicht, obwohl er diese kurze Sura vielleicht sogar gelesen hat. Das zum Zitat von Imam Shafi'i, der letzte Abschnitt von diesem ersten Text von heute, ist die Aussage von Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, der ein Kapitel seiner Hadith-Sammlung wie folgt benannt hat. Und das, also ihr kennt alle Sahih al-Bukhari, das berühmte Buch. Er sagte, in einem Kapitel hat er also den Titel gegeben, das Wissen kommt vor Rede und Tat. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Und der Beweis ist die Aussage Allahs aus Surat 47, Surat Muhammad, Vers 19. Wisse also, dass es niemanden gibt, der das Recht hat auf Anbetung außer Allah, und bitte um Vergebung für deine Sünde. Und in diesem Vers beginnt Allah mit dem Wissen vor dem Wort bzw. vor der Rede und der Tat. Und Sheikh Fawzan sagt hier auch noch kurz was zu Imam al-Bukhari mit Namen Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari. Er sagt, der Imam der Leute des Hadith und ein Berg in Hifz, also ein Berg darin, Sachen auswendig zu lernen. Und Imam al-Bukhari ist jemand gewesen, also wie soll ich sagen, das ist ein richtig, richtig großer Gelehrter gewesen. Weil ich sage das deswegen, weil viele Leute oder einige Leute denken vielleicht, dass er mehr oder weniger einfach nur dieses Buch zusammengestellt hat und dass das etwas ganz Einfaches gewesen ist, wie wenn man vielleicht heute ein Buch zusammenstellt. Aber Imam al-Bukhari, das ist jemand gewesen, der ein Hifz hatte, also auswendig konnte. Damit konnte sich niemand messen in seiner Zeit. Nicht mal 100 Leute von Gelehrten, die du geholt hast, konnten sich mit ihm messen. Und vieles, was er damals zusammengestellt hat, war auswendig in seinem Kopf. Deswegen sagt Sheikh Fawzan auch, dass er ein Jebel ist, dass er ein Berg ist im Auswendiglernen. Und Sheikh Fawzan sagt, er ist halt der Verfasser des Sahih-Werks, also von Sahih al-Bukhari, was heute bekannt ist als Sahih al-Bukhari. Und dass das authentischste Werk nach dem Koran ist. Yani jeder Muslim auf der Welt, ob du Sunnite oder Schiite bist, wobei Schiiten wollen wir jetzt nicht sagen, dass das Muslime sind, nicht so allgemein, selbst die kennen das Buch, jeder kennt das. Sahih al-Bukhari ist das Werk von diesem Mann. Und ein Kapitel in diesem Werk trägt halt den Titel Al-Ilmu qabla al-Qawli wal-Amal, das Wissen kommt vor Rede und Tat. Und Sheikh Fawzan sagt dazu, die Tat nützt einem nichts, außer sie ist aufgebaut auf Wissen. Die Tat, die jedoch auf Jahl aufgebaut ist, also auf Unwissenheit, nützt ihm nichts, sondern schadet ihm am jüngsten Tag. Und der Beweis dafür ist, das, was Imam al-Bukhari hier anführt, die Aya, wo es steht, wisse also, dass niemand das Recht auf Anbetung hat außer Allah und bitte um Vergebung für deine Sünde. Und Sheikh Fawzan sagt, dass die Aussage Allahs und bitte um Vergebung, dass das die Tat ist. Also ich lese das nochmal vor, damit ihr die Reihenfolge seht. Er sagt am Anfang, sagt er, wisse. Und das ist das Wissen. Erstmal musst du überhaupt Wissen haben, dass niemand das Recht auf Anbetung hat außer Allah. Das muss erstmal jeder wissen. Und bitte um Vergebung für deine Sünde. Und dass du um Vergebung für deine Sünde bittest, ist dann die Tat, die darauf folgt. So ist die Reihenfolge hier einzuhalten, dass man erst wissen muss und danach erst handeln kann. So wie das hier in diesem Vers steht. Und Sheikh Fawzan sagt noch, dies ist der richtige Weg beim Erlernen des Wissens, dass man zuerst lernt, bevor man etwas sagt oder ausführt. Und diese Regel, also das Wissen kommt vor Rede und Tat, ist eine Regel, die wir auf alles Mögliche in unserem Leben anwenden können. Nicht nur auf islamisches Wissen, auch auf andere Sachen. Yani, wir können erst dann, meinetwegen, zu Hause bei uns ein Bett von Ikea zusammenbauen, wenn wir uns mit dem Dings auseinandergesetzt haben, mit der Gebrauchsanweisung. Du kannst nicht einfach hingehen und die Schrauben nehmen und irgendetwas bauen. Du musst dir erst das Wissen dazu aneignen. Nur dann kannst du auch die Tat danach ausführen. Oder anderes Beispiel, jemand fragt dich nach dem Weg. Du kannst ihm nur dann den Weg beschreiben, wenn du auch weißt, wo der hin will. Wenn du keine Ahnung hast, wo der hin will, dann kannst du nicht einfach sagen, geh nach rechts oder so, obwohl der vielleicht nach links muss. So ist das eine Regel, was jeder von uns sich bewusst machen sollte und dass er sich auch daran halten sollte. Und das waren jetzt einige weltliche Beispiele, aber im islamischen Sinne muss das umso mehr und umso konsequenter eingehalten werden. Leider ist das hier in Deutschland so, dass das absolut nicht eingehalten wird. Zumindest was die Leute angeht, die öffentlich zum Islam rufen. Dass da viele Leute sind, die gar nicht das Mindestmaß an Wissen haben, aber einfach so reden. Und das ist im Widerspruch zu dieser Regel. Aber das gilt nicht nur für die, sondern für jeden Einzelnen von uns. Dass wir nicht einfach anfangen und drauf losreden, obwohl wir gar nicht wissen, worum es geht. Nur um zu zeigen, wir haben Wissen und wir wissen Bescheid und so weiter und so fort. Das ist jetzt der letzte Punkt gewesen. Hiermit beenden wir den Ders, den ersten Part. Und inshallah, nächsten Donnerstag geht es dann weiter. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.